Philoktetes von Sophokles, übersetzt von J. J. C. Donner. Personen: Odysseus, Neoptolemos, der Chor, bestehend aus den Gefährten des Neoptolemos, Philoktetes, ein Späher als Schiffsherr, die Erscheinung des Herakles. Die Szene ist ein wüstes Gestade der Insel Lemnos vor der Höhle des Philoktetes, Aussicht auf Meer und felsiges Ufer. Odysseus und Neoptolemos, von einem Diener gefolgt, treten auf. Odysseus, Neoptolemos, ein Diener. Odysseus: Das ist der Strand von Lemnos, rings umflossenen Gaun, stets unbetreten, unbewohnt von Sterblichen. Hier, Sohn Achillens, edler Spross des tapfersten Helenen, o Neoptolemos, hier hab ich einst den Sohn des Pyas ausgesetzt, den Melier, wie durch des Heeres Fürsten mir geboten ward, weil ihm von eklem Eiter troff der wunde Fuß, da ruhig weder Räucherwerk noch Spenden wir anrühren konnten, also füllt er ohne Rast mit grauser Töne wildem Ruf das Lager an und heulte, stöhnte. Doch wozu dies alles noch erwähnen? Lang zu reden ist hier keine Zeit. Er könnte mich bemerken und mein ganzer Plan zerrinnen, der, ich hoffe, bald ihn fahen soll. Jetzt ist es deine Sache, mir hülfreich zu sein und auszuspähen, wo der doppelmündige Fels ist, in welchem Winters für die Sonne sich zwiefach die Einkehr öffnet und im Sommer Schlaf die kühlen Lüfte durch die offne Grotte wehn. Ein wenig tiefer links hinab erblickst du wohl den Born zum Trinken, wenn er nicht versiegen ging. Tritt leise näher und bedeute mir sofort, ob dort die Grotte wirklich ist, ob anderwärts, dass du vernehmest, was ich sonst anordne noch und ich's dir sage, denn gemeinsam sei das Werk. Neoptolemos: O Fürst Odysseus, was du suchst, ist nahe dir, die Höhle glaub ich schon zu sehen, von der du sprachst. Odysseus: Wie? Oben oder unten? Ich verstehe nicht. Neoptolemos: Hier oben und von Tritten hör ich kein Geräusch. Odysseus: Sieh, ob er nicht zum Schlafe sich gelagert hat. Neoptolemos: Nur eine Wohnung seh ich, öd und menschenleer. Odysseus: Ist innen kein Geräte, das dem Hause dient? Neoptolemos: Laubstreu gepolstert zum bequemen Ruhebett. Odysseus: Sonst alles öde, nichts verbirgt der Höhle Raum? Neoptolemos: Ein Trinkgeschirr von kunstlos roher Hand aus Holz gefertigt, hier auch noch Gerät zur Feuerung. Odysseus: Sein ist der Hausrat, den du da bezeichnet hast. Neoptolemos: Weh, weh, noch andres seh ich, Lumpen, angefüllt mit schwerem Eiter, trocknen dort am Sonnenstrahl. Odysseus: Er wohnt in diesen Räumen, das ist offenbar, und weilt gewiß nicht ferne, wie kann einer auch weit gehen, den ein altes Übel quält am Fuß? Nein, wohl auf Nahrung ging er aus, wohl sucht er sich ein schmerzenstillend Pflänzchen, das er irgend weiß, so sende diesen Diener hier als Späher aus. Er überfällt mich heimlich sonst und lieber ja, als alles Volk von Argos, fing er mich allein. Der Diener entfernt sich auf einen wink des Neoptolemos. Neoptolemos: Schon geht der Diener, und der Pfad wird wohl bewacht. Nun rede weiter, wenn du sonst noch Wünsche hast. Odysseus: Du mußt, o Sohn Achillens, was dich hergeführt, mannhaft betreiben. Nicht allein mit deinem Arm mußt, wenn du Neues, was du früher nicht gehört, vernimmst, mir helfen. Denn du bist als Helfer hier. Neoptolemos: Und was begehrst du? Odysseus: Strebe Philoktetes Geist, mir schlau zu hintergehen durch der Rede Kunst. Sobald er anfragt, wer du seist, aus welchem Land, so sprich: Achilleus Sohn, in diesem Rede war, du schiffest heimwärts, habest dort der Danaer Schiffsheer verlassen, dem du zürnst in schwerem Zorn, das aus der Heimat dich gelockt durch langes Flehn, weil Ilion zu stürzen so nur möglich sei, und doch dich nicht gewürdigt, dir des Vaters Wehr zu geben, die du kommend als dein Recht begehrt. Nein, ich, Odysseus, habe sie, und sage dann von mir das Ärgste, Schmach um Schmach, so viel du willst, mich kränkst du damit nimmermehr, doch tust du's nicht, so bringst du Jammer über Argos ganzes Heer. Denn wird des Mannes Bogen nicht entwandt von uns, so kannst du Trojas Feste nicht bewältigen. Warum ich selbst nicht, sondern du allein dich ihm getrost und sicher nähern kannst, das höre nun. Du schifftest keinem zugetan durch Eidesschwur nach Troja, nicht gezwungen, nicht im ersten Zug. Mir steht von allem diesem nichts zu leugnen an. Drum, wenn er seines Bogens Herr mich hier gewahrt, bin ich verloren und verderbe dich mit mir. Hier also gilt es eine List, wir müssen spähen, wie du der unbesiegten Wehr den Mann beraubst. Wohl hat, ich weiß es, die Natur dich nicht gemacht zu solchen Reden, noch zu Trug und Hinterlist, doch reizend ist es, einzufahren des Sieges Glück, so wag es. Künftig handeln wir dann wieder gut. Jetzt gib dich nur für eines Tages kurze Frist mir hin zu dreister Lüge. Für die Folge dann lass dich den Frömmsten nennen, der auf Erden ist. Neoptolemos: Was immer ich nicht ohne Grauen hören kann, o Sohn Laertens, dieses hass ich auch zu tun, denn nicht geschaffen bin ich traun für Hinterlist, so wenig als es, sagen sie, mein Vater war. Ich bin bereit, ihn wegzuführen mit Gewalt, doch nie mit Arglist, denn mit einem Fuße wird er uns, so viele, nimmerdar bewältigen. Zwar dir ein Helfer zog ich aus und möchte nicht Verräter heißen, aber lieber wünsch ich mir der edlen Tat misslingen als unedlen Sieg. Odysseus: Mir, Sohn des edlen Vaters, war als Jüngling auch die Zunge langsam und die Hand zu Taten schnell. Jetzt, durch Erfahrung reifer, seh ich wohl, es ist der Menschen Zunge, nicht die Tat, die alles lenkt. Neoptolemos: Was trägst du mir nun anderes, Herr, als Lügen auf? Odysseus: Mit List verlang ich, sollst du Philoktetes fahn. Neoptolemos: Warum mit List ihn fangen, wenn's die Rede kann? Odysseus, nie folgt er Reden, auch Gewalt bezwingt ihn nicht. Neoptolemos, so zuversichtlich trotzt der Mann auf seine Kraft? Odysseus, der unentfliehbaren Pfeile morderfüllte Wehr. Neoptolemos, nicht ungefährlich wär es denn, ihm nur zu nahn? Odysseus, nicht außer wenn du, wie gesagt, mit List ihn fängst. Neoptolemos, und eine Schande dünkte dir die Lüge nicht? Odysseus, nicht, wenn die Lüge Rettung mir zum Lohne bringt. Neoptolemos, mit welcher Stirn erkühnt man solcher Rede sich? Odysseus, bringt eine Handlung dir Gewinn, so zage nicht. Neoptolemos, was bringt's Gewinn mir, wenn der Mann vor Troja kommt? Odysseus, die Pfeile nur erobern Troja, sie allein. Neoptolemos, ich also nehme nicht die Stadt, wie ihr's verspracht? Odysseus, du ohne sie nicht und auch sie nicht ohne dich. Neoptolemos, sie muss ich denn erjagen, wenn es also steht? Odysseus, zwiefachen Lohn gewinnst du, wenn du solches tust. Neoptolemos, und welchen? Weiß ich diesen, weigr ich nicht die Tat. Odysseus, nun, klug und tapfer würdest du zugleich genannt. Neoptolemos, wohlan denn, ledig aller Scham, vollführ ich es. Odysseus, gedenkst du nun auch dessen, was ich dir gebot? Neoptolemos, vertraue mir, nachdem ich's einmal dir gelobt. Odysseus, so bleibe hier und harre, bis der Mann erscheint. Ich aber gehe, dass er mich nicht hier erspürt, und sende wieder an das Schiff den Späher hin. Und später will ich, wenn ihr allzu lange mir zu säumen scheinet, wiederum denselben Mann hieher dir senden, trügerisch in falsche Tracht gehüllt als Schiffsherr, daß er nicht erkennbar sei. Wenn dieser dann verschmitzte Reden führt, o Sohn, so greife davon immer auf, was taugen mag. Ich, nun zum Schiffe gehend, stell es dir anheim. Führ uns, o schlauer Hermes und Athene, du Siegsgöttin, Hort der Städte, die mich stets beschirmt. Odysseus geht ab, der Chor der Schiffsleute, der Gefährten des Neoptolemos tritt auf. Neoptolemos, der Chor, der Chor, erste Strophe. Was soll ich, Herr, was soll ich, fremd im fremden Land, dem argwöhnenden Bergen oder kundtun? Sage mir's, denn hoch ragt vor anderer Kunst hervor eines Königes Kunst, der, klug waltend, Zeus göttliches Zepter lenkt. Auf dich, Sohn, erbte der ältesten Ahnen gesamte Gewalt, so verkünde mir, wie soll ich nun dir dienen? Neoptolemos, jetzt, weil du vielleicht zu schauen verlangst den entlegenen Ort, der jenen verbirgt, blick hin furchtlos, doch wann er erscheint, der Entsetzliche, der in der Kluft hier wohnt, komm immer sogleich an die Hand mir heran, zu jeglichem Dienste gerüstet. Der Chor, erste Gegenstrophe. Du mahnst, o Herr, an Sorgen, die mich längst erfüllt, waches Auges zu sein für deinen Vorteil. Aber sage mir nun, welches Haus er einsam bewohnt, welcher Ort ihn verbirgt, denn wohl tut es Not, daß ich erkundige, sonst fällt er unvermerkt mich an, wo er verweilt und verkehrt und sich lagerte, ob innen oder draußen. Neoptolemos, hier siehst du sein Haus, dies Felsengemach mit doppelter Tür. Dekor, wo weilt denn der Unglückselige selbst? Neoptolemos, ich glaube gewiß, er schleppte sich fort auf Nahrung aus, in die Nähe wohin, denn diese Gewohnheit pflegt er stets, so sagt man, mühvoll müht er sich ab, mit beschwingtem Geschoß zu erlegen das Wild, und nirgend erscheint ihm aus der Bedrängnis ein Retter. Der Chor. Zweite Strophe. Innig jammert des Mannes mich, den kein menschliches Auge, das seiner hütet und wacht, erquickt, wie er, ewig allein, ach, am wild wühlenden Schmerze krankt und Not leidet an allem, was heischt des Lebens Bedarf. Wie nur, o wie trägt es der Arme nur? Furchtbare Götterhand, weh, unseliges Staubgeschlecht, maßlos duldend im Leben. Zweite Gegenstrophe. Er, der sicherlich keinem Sohn altberühmter Geschlechter weicht, er liegt, alles Bedarfs entblößt, einsam ohne Genossen, wo nur buntes und zotiges Wild haust, liegt, sich verzehrend in Schmerz und Hunger, von unheilbaren Grams Sorgen gequält, und rings von dem geschwätzigen, fernhin dröhnenden Widerhall bittern Jammers umlagert. Neoptolemos, mir scheint hier nichts der Verwunderung wert, denn ward mir einige Weisheit auch, ist dieses Geschick von den Göttern verhängt, brach über ihn ein durch Krüses Zorn, auch was er freundlicher Pflege beraubt, jetzt duldet, geschieht nach der ewigen Rat, daß nicht auf Ilions Weste zu früh er spanne des Gotts unbezwinglich Geschoß, eh nahte die Zeit, da sie diesem erliegt, wie's ihr nach der Sage verhängt ist. Dritte Strophe. Der Chor. Schweige still, mein Sohn. Neoptolemos. Was ist's? Der Chor. Hält scholl ein Laut, der schmerzvollem Gestöhn menschlicher Brust glich, war's von dort her oder von da. Mir tönt deutlich ans Ohr Geräusch eines Mannes, der sich daher mühsam schleppt, ich erkenne klar eine tiefe Stimme der Qual, fernhin halt laut und vernehmlich wehklagen. Dritte Gegenstrophe. Der Chor. Denke, Sohn. Neoptolemos. Sag an, worauf? Der Chor. Auf neuen Rat, denn nicht ferne, bereits ist er am Ort hier, doch er bläst nicht auf der Schalmei, wie durchweidend das Feld ein Hirt, nein, er hebt weithallenden Ruf, weil er anstieß oder vielleicht, weil er unser Schiff in der ungastlichen Bucht schaute, gewaltig, ha, schreit er. Philoktetes, die vorigen, Philoktetes. Thetis. Weh, Fremdlinge, wer seid ihr, die mit Rudern an dies Land gelenkt, das wüste, hafenlose, menschenleere Land? Wie nenn ich euch, nach welcher Heimat, welchem Stamm, mit rechtem Namen? Wohl umschließt Helenentracht, die mir vor allem teuer ist, die Glieder euch, doch eure Stimme hört ich gern. O wendet euch nicht weg mit Abscheu, fürchtend mich Verwilderten. Nein, habt Erbarmen mit dem unglückseligen, verlassenen, freundelosen, hartgequälten Mann und redet, wenn ihr wohlgesinnt als Freunde kamt. Vergönnt mir Antwort. Billig wird ja solche Gunst mir nicht von euch verweigert und euch nicht von mir. Neoptolemos. Wohlan, o Fremdling, wisse denn vor allem dies, wir sind Hellenen, denn nach diesem fragst du ja. Philoktetes. O teure laute Wonne, hör ich endlich doch ein Wort aus solchem Munde nach so langer Zeit. Was hat dich, Sohn, getrieben, was hieher geführt, welch Sehnen, welch Verlangen, welcher holde Wind? Dies alles sage, dass ich wisse, wer du bist. Neoptolemos. Die meerumflossene Skyros ist mein Vaterland. Ich schiffe heim und heiße Neoptolemos, der Sohn Achillens. Alles hast du nun gehört. Philoktetes. O Sohn des teuren Vaters, Sohn des teuren Lands, o Pflegekind des greisen Lykomedes, wie auf welcher Fahrt, von wannen kamst du hier ans Land? Neoptolemos. Von Ilion geht eben meine Fahrt zurück. Philoktetes. Wie sagst du, nimmer warst du doch mit uns vereint, zu Schiff im Anfang, bei der Fahrt nach Ilion? Neoptolemos. So nahmst auch du an dieses Zuges Mühen teil? Philoktetes. Mein Lieber, also weißt du nicht, mit wem du sprichst? Neoptolemos. Wie sollt ich einen kennen, den ich nie gesehen? Philoktetes. Auch meinen Namen, auch den Ruf von meiner Not, die mich vernichtend niederbeugt, vernahmst du nie? Neoptolemos. Von allem, was du fragtest, ward kein Wort mir kund. Philoktetes. Weh mir, dem vielgequälten, gottverhaßten Mann, von dessen Leide nicht ein Ruf nach Hause noch sonst irgendhin gedrungen im Hellenenland. Und jene, die mich frevelnd ausgeworfen hier, hohnlachen mein im Stillen, doch in voller Kraft blüht meine Krankheit und gewinnt an Stärke stets, o Kind Achillens, eines edlen Vaters, Sohn, ich wisse, bin derselbe, den dir wohl der Ruf als den genannt hat, der Herakles Wehr empfing, bin Philoktetes, Pyas Sohn, den jene zwei Heerfürsten und der Kephallenenkönig einst schmachvoll in diese Wüste warfen, weil an ihm die grimme Krankheit zehrte, seit der wilde Biss der mordbewehrten Natter ihn verwundete. Mit ihr, o Jüngling, haben sie mich ausgesetzt, mich einsam hier gelassen, als der Schiffe Zug von Krüses Meereilande sich hieher gewandt. Da froh gewahrend, wie ich matt vom Meer getos am Strande schlief, im wohlgewölbten Felsenhaus, entflohn sie treulos, ließen wenig Lumpen mir wie einem Bett Bettler und der Kost armseligen Bedarf zurück, o werde Gleiches ihnen auch! Doch welch Erwachen dünkt es dir, zu welchem ich nach ihrem Abzug aus dem Schlaf erstand, o Kind, wie bitter weint ich, wie beklagt ich meine Not! Ich sah die Schiffe, welche mich hieher geführt, all abgezogen, keinen Mann am Orte mehr, nicht einen, der mir hülfe, der mich Leidenden in meiner Qual erquickte. Ringsum späht ich nach, doch nichts entdeckt ich überall als Jammer nur, und dessen fand ich eine große Fülle, Kind. Die Tage flohen mir, einer nach dem andern hin. Ich mußt allein hier unter diesem engen Dach mich selbst bedienen. Für den Hunger schaffte zwar, was nötig war, der Bogen, der die flüchtigen Waldtauben mir erlegte. Doch traf mein Geschoß, der Senn entrauscht, die Beute, mußt ich armer selbst nachkriechen meinem Fange, selbst mühvoll den Fuß hinschleppen. Brauchte ich einen Trunk, war etwa Holz zu fällen, wann der Boden wie zur Winterzeit vom Eise starrte, kroch ich armer fort, es selbst ins Werk zu richten. Dann gebrach's an Feuer mir, und Stein an Steine rieb ich und entlockte kaum den dort verschlossenen Funken, der mich stets erhält. Denn wohnlich durch das Feuer schafft die Hütte nun mir alle Notdurft. Nur Gesundheit schafft sie nicht. Wohlan, o Sohn, jetzt höre von der Insel auch. Freiwillig mag kein Schiffer ihrem Strande nahen, sie beut zur Landung keinen Ort, kein gastlich Haus noch Plätze, wo der Handel ihm Gewinn verheißt. Nie wendet hieher seine Fahrt ein kluger Mann. Sie landen unfreiwillig wohl, denn solcher Art begibt sich manches auf des Lebens langer Bahn. Und diese, wann sie kommen, Sohn, bedauern mich zwar wohl mit Worten, reichen auch wohl Speise mir ein wenig oder ein Gewand erbarmenvoll, doch das, erwähn ich's etwa, will mir keiner tun, heimwärts mich retten, nein, in Not und Hunger, ach, verkümmrig hier in dieses zehnte Jahr bereits, und unersättlich zehrt an mir die Wunde fort. Dies taten Atreus' Söhne mir, o Jüngling, an, dies tat Odysseus. Mögen einst Olympos Herrn vergeltend ihnen lohnen, was sie mir getan. Der Chor. Auch ich beklage billig, Sohn des Pöas, dich, gleich jenen Fremden, welche hier gelandet sind. Neoptolemos. Und deine Worte muß auch ich bestätigen, wahr sind sie, wahr, das weiß ich, weil ich selbst erfuhr, wie frech Odysseus, frech des Atreus Söhne sind. Philoktetes. So hätten Atreus Söhne denn auch wieder dich gefrevelt, daß du diesen Allverderbern zürnst? Neoptolemos. O könnt ich sättigen meinen Groll mit dieser Hand, daß noch Mykene, Sparta noch erkennte, wie auch Skyros tapfre Männer großgezogen hat. Philoktetes. Recht, lieber Sohn, doch was verbrachen jene denn, daß, deinen Zorn entflammend, dich von Troja trieb? Neoptolemos. O Sohn des Pöas, sag ich's denn, doch kann ich's kaum, was die mich höhnten, als ich kam vor Ilion, nachdem Achillen dort ereilt des Todes los. Philoktetes, weh mir, o rede weiter nicht, bevor ich erst vernommen, Peleus Sprößling, ist er wirklich tot? Neoptolemos, ja, tot, von keinem Menschen, nein, von Götterhand erlegt, getroffen, sagen sie, durch Phöbos Pfeil. Philoktetes, ein Edler war denn Sieger und Gefallener, doch schwank ich zweifelnd, ob ich deine Schmach, o Sohn, zuerst erkunden oder ihn beklagen soll. Neoptolemos, ich dächte, dein Leid, Armer, wäre dir genug, daß nicht um fremde Leiden du zu klagen brauchst. Philoktetes, du redest Wahrheit, sage denn noch einmal mir von deinem Leide, wie dich höhnt ihr Übermut. Neoptolemos, um mich zu holen kam Laertes edler Sohn und meines Vaters Pfleger an, auf buntem Schiff. Sie sagten, ob wahrhaftig oder ohne Grund unmöglich sei es, daß ein anderer Pergamos als ich erobre, nun dahin mein Vater sei, und also redend stimmten sie mich bald dahin, o Fremdling, daß ich ungesäumt zu Schiffe ging, sehnsüchtig wünschend ihn zu sehen, den Toten, eh man ihn begrübe, denn ich hatt ihn nie gesehen. Dann trieb mich auch des Ruhmes stolzes Wort hinaus, wenn ich die Zinnen Ilions erobere. Die zweite Sonne glänzte schon auf meiner Fahrt, und an Sigaions Trauerport trieb heller Wind mein Segel. Schnell umringte mich das ganze Heer, sobald ich ausstieg, grüßte, schwur, der Thetis Sohn, der Tote, stehe neu belebt vor ihrem Blick. Der lag noch unbestattet dort, ich armer ging, nachdem ich ihn betrauert, schnell den Freunden zu, den Söhnen Atreus, und erbat, wie's billig war, mir meines Vaters Waffen und sein anderes Gut. Doch jene, weh mir, sagten dies verwegne Wort: O Sohn Achillens, alles andere magst du dir von deinem Vater nehmen, doch das Wehrgerät nennt schon ein anderer Krieger sein, Laertes Sohn. Und ich, in Tränen schwimmend, sprang alsbald empor in schwerem Unmut und erwidre schmerzerfüllt: Ihr wagtet, Frecher, meine Wehr an meiner Stadt jemanden auszuliefern, eh ihr mich gefragt? Da rief Odysseus, denn er stand nicht fern von uns: Ja, Knabe, mir gaben sie mit Recht die Wehr, denn ich entriss die Waffen und ihn selbst dem Feind. Und ich, erzürnt, rief alle nur erdenkbaren Schmachworte, jeden Rachefluch auf sie herab, wenn jener mir entreiße meinen Waffenschmuck. Er, sonst zum Zorne langsam, fand durch solches Wort sich schwer getroffen, daß er stolz entgegnete: Du standest, wo wir standen, nicht, bliebst feig daheim, und weil du so voll Trotzes sprichst, erklär ich dir, mit diesen Waffen sollst du nie gen's Kyros ziehn. Nach solcher Antwort, so geschmäht aufs Bitterste, segl ich nach Hause, meines Eigentums beraubt vom schlimmsten Kinde schlimmer Art, Laertes Sohn. doch diesen klag ich minder als die herrscher an, denn stadt und heer, sie folgen beide ganz und gar den worten ihrer führer. Wer das schlechte liebt, wird durch des meisters lehre nur ein bösewicht. Nun sagt ich alles, wer des atreus söhne haßt, der sei so lieb den göttern, wie er mir es ist. Der Chor. Strophe. Bergmutter ehrt, Allnährerin, welcher Zeus selbst entsproß, die waltet bei Paktolos großem goldnem Strom. Schon dort, hehre Mutter, dort rief ich zu dir, da schmachvollen Hohn ihm des Atreus Geschlecht bot, da sie des Vaters Wehr ihm an Laertes Sohn hingaben, als des Ruhms höchsten Preis. O du Selge, die auf Berg Löwenhoch den Stierwürgern thron. Philoktetes. Ich sehe wohl, o Freunde, mit dem deutlichen Merkmal des Schmerzes kommt ihr hergeschifft zu mir. Zu meinem Lied stimmt eures, so erkenn ich klar, das ist Odysseus und der Atreus Söhne Werk. Der leiht ja seine Zunge, wie ich's wohl erfuhr, zu jedem Trug, zu jeder argen Tücke, dass er nichts am Ende schaffen mag, was edel ist. Doch wundert das mich minder, als dass Ajas auch, der größere, solches ruhig anzusehn ertrug. Neoptolemos. Er lebte nicht mehr, freilich, wenn der lebte, Freund, dann hätte man mich meiner Waffen nie beraubt. Philoktetes. Wie sagst du, ging denn dieser auch des Todes Weg? Neoptolemos. Ja, wisse, nicht mehr atmet er im Sonnenlicht. Philoktetes. O Jammer, weh mir, aber Tydeus Sohn und er, den sich Laertes einst erkauft von Sisyphos, die sollten nicht mehr leben, und sie starben nicht. Neoptolemos. Nein, wahrlich, dessen sei gewiß, sie blühen sogar in hohem Ansehn eben jetzt in Argos her. Philoktetes. Wie aber, lebt der alte, biedre Pylos noch, mein treuer Nestor? Hat doch er die schändlichen Anschläge jener oft gehemmt durch weisen Rat. Neoptolemos. Er lebt, gebeugt von Trauer, sein Antilochos schied hin im Tode, der des Vaters Stütze war. Philoktetes. Weh mir, du nanntest zweie da, von deren Tod zu hören, mehr als alles andre mich betrübt. Wohin die Blicke wenden, ha, wenn die der Tod hinrafft, Odysseus aber lebt, wo traun der Ruf von seinem Tode melden sollt an ihrer Stadt. Neoptolemos. Das ist ein schlauer Ringer, doch nicht selten auch, o Philoktetes, wird verstrickt ein schlauer Sinn. Philoktetes. Bei allen Göttern, sage doch, wo war dir da Patroklos, deines Vaters heißgeliebter Freund? Neoptolemos. Auch dieser war gestorben, nimm die Lehre dir in kurzem Worte, nimmer raubt des Krieges Wut die schlechten gerne, sondern stets die besten nur. Philoktetes. Wohl hast du recht, und eben darum will ich noch nach einem Manne fragen, der unwürdig war, doch klug und kühner Zunge, wie's mit diesem ist. Neoptolemos, wer als Odysseus wäre der, nach dem du fragst? Philoktetes, nicht diesen meint ich, nein, Thersites hieß ein Mann, dem's nie genug war, einmal nur zu sagen, was ungern gehört ward. Weißt du nicht, ob dieser lebt? Neoptolemos, ich sah ihn selbst nicht, wie ich hörte, lebt er noch. Philoktetes, wohl muß er leben, weil ja noch nichts Böses starb. Mit zarter Sorgfalt hegen das die Himmlischen. Sie lieben Tückevolles und Verschlagenes zurückzuführen aus des Hades Macht und stets hinabzusenden, was gerecht und edel ist. Wie nenn ich's? Soll ich's loben, wenn ich Götter tun bereit zu loben, Götter selbst als schlecht erfand? Neoptolemos, o Sohn des Vaters, der an Ötas Höhn gebeut, ich will hinfort mich hüten, auch von ferne nicht die Stadt der Troer und des Atreus Söhne sehn, denn wo der Schlechte höher als der Tapfre gilt, das Edle schmachvoll untergeht, der Feige siegt, nein, solchen Männern werd ich nie befreundet sein. An Skyros Felseilande will ich förder mir genügen lassen und der Heimat mich erfreun. Ich gehe nun zum Schiffe. Lebe, lebe wohl, o Sohn des Pyas, mögen dich die Himmlischen von deiner Qual erlösen, wie dein Herz es wünscht. Wir eilen weiter, denn sobald uns guten Wind ein Gott gewährte, wollen wir von dannen ziehen. Philoktetes, ihr rüstet schon zur Reise, Kind? Neoptolemos, die Stunde mahnt, auf Wind im Schiff zu harren, nicht vom Ufer fern. Philoktetes, bei deinem Vater, bei der Mutter, liebes Kind und allem andern, was daheim dir teuer ist, beschwör ich dich und flehe, lass nicht so allein, hülflos, in meinem Leide mich, das, wie du siehst und wie du hörtest, grauenvoll mich hier umringt, als Nebenlast nur nimm mich, zwar, ich weiß es wohl, vielfach beschwerlich wird dir solche Bürde sein, doch wag es mutvoll, Hochgesinnte finden nur das Edle rühmlich, hassenswert das Schändliche. Dir, Jüngling, bringt es keinen Ruhm, versagst du mir's, und tust du's, ist der höchste Lohn der Ehre dein, wenn lebend heim ich kehre nach dem Ötherland. Auf, keines vollen Tages Frist währt solche Not, so wag es, nimm und wirf mich hin, wo dir's gefällt, in den Bauch des Schiffes hinten oder vorne, wo ich euch, die Fahrt genossen, nicht belästige. Bei Zeus, dem Gott der flehenden Sohn, gewähre mir's, erhöre mich, an deine Knie sink ich hier, ich armer, wenn auch schwach und lahm, o lass mich nicht in solcher Öde, die der Menschen Tritte fliehn. Zu deiner Heimat rette mich, ach, oder hin ins reiche Land Euböa, wo Chalkodon herrscht, von dort zum Öta führte mich kein weiter Weg zu Traches Hügeln und dem stolz hinrollenden Spercheios, wieder bringe mich dem vater dort um den die sorge lange schon mich quält er sei dahin gegangen alle die hier landeten hab ich mit heißen bitten oft an ihn gesandt selbst herzusegeln und mich heim zu retten doch er ist gestorben oder meine boten sind so muß ich leider glauben weil sie meine not für klein geachtet ihrer heimat zugeschifft nun fleh ich sei du bote sei du führer mir erbarm dich meiner rette mich du siehest ja wie drohend alles voll gefahr der menschen pfad umlagert hier das ungemach und dort das glück wer frei von leid ist blicke fürchtend auf das leid und wer das glück hat schaue frei mit wachem blick ins leben das nicht ungeahnt der fluch ihn trifft der chor gegenstrophe erbarmen herr vielfachen kampf herbe not klagt er uns wie keinen unsrer freunde je sie treffen soll hassest du herr atreus feindlich geschlecht so sehr so würd ich das unheil das werk ihres frevels wandeln in heil ihm führt in schnell segelndem geschmücktem schiff zu dem ersehnten port der heimat ihn hin flöhe den rachefluch der von den göttern droht Neoptolemos, sieh, daß du jetzt nicht allzu leicht dich willig zeigst und, wann der Krankheit Nähe dich mit Ekel füllt, nicht als derselbe mehr erscheinst, der dieses sprach. Der Chor. Mitnichten, niemals soll der Tag erscheinen, wo du solchen Vorwurf wider mich mit Grund erhebst. Neoptolemos, traun Schande wär es, fände man mich säumiger als euch, dem Fremdling beizustehn zur guten Zeit. Drum, wenn's gefällt, so gehn wir, schnell bereit er sich, auch wird das Schiff ihn tragen ohne Weigerung, daß nur die Götter rettend uns aus diesem Land dorthin an unsrer Wünsche Ziel geleiteten. Philoktetes, o meiner Tage schönster, du mein bester Mann, ihr teuren Schiffer, könnt ich euch doch durch die Tat dartun, wie eure Liebe mich verpflichtet hat. Wir gehn, o Jüngling, wenn wir mein unwohnliches Wohnhaus zuvor begrüßten, das dir Kunde wird, wovon ich lebte, wie beherzt mein Leben trug. Ein anderer, glaub ich, außer mir ertrüg es nicht, auch nur mit Augen dieses Elend anzusehn. Der Not mich fügen, lehrte mich die strenge Not. Der Chor. Verweilt, wir wollen hören, denn zwei Männer nahn, ein Schiffer deines Schiffes und der andere fremd, die mögt ihr hören, eh ihr euch hinein verfügt. Der Späher als Schiffsherr verkleidet ein Schiffer die vorigen, der Schiffsherr. O Sohn Achillens, diesem Fahrtgenossen hier, der deines Schiffes Wächter mit zwei andern war, gebot ich mir zu sagen, wo du selbst verweilst, nachdem ich euch begegnet, nicht mit Willens war, nein, wohl vom Zufall hergelenkt zum gleichen Strand. Ich bin ein Schiffsherr, segle nicht mit großem zug von troja heim zu peparethos rebenland und weil ich hörte daß die schiffer allzumal dir angehören welche hier gelandet sind schien mir's ich dürfe schweigend eh ich sprach mit dir nicht weiter segeln müß empfahn des boten lohn wohl hast du nicht erfahren was dich nah berührt welch neuen anschlag über dich die danaer ersonnen haben aber nicht anschläge bloß vielmehr bereits vollbrachte nicht verschobne tat Neoptolemos. Für diese Sorgfalt wartet dein liebreicher Dank, o Freund, so wahr ich edel bin von edler Art. Doch sage, was du meintest, denn ich wüßte gern, welch neuen Anschlag über mich das Heer gefaßt. Der Schiffsherr. Der greise Phönix und des Theseus Söhne sind mit Schiffen ausgezogen, dich verfolgend, Herr. Neoptolemos. Durch Bitten oder mit Gewalt mich fortzuziehen? Der Schiffsherr. Weiß nicht, ich komm und melde, was ich selbst gehört. Neoptolemos. Und sollte Phönix und die Schiffsgefährten dies mit solchem Eifer für des Atreus Söhne tun? Der Schiffsherr. Schon wird's getan von ihnen, soll nicht erst geschehn. Neoptolemos. So war Odysseus nicht bereit, selbst auszugehen auf diese Sendung? Oder hielt ihn Furcht zurück? Der Schiffsherr. Er ging mit Öneus Enkel einen andern Mann zu suchen, als ich auf die Fahrt von dannen zog. Neoptolemos. Nach welchem Manne fuhr Odysseus selbst hinaus? Der Schiffsherr. Es war halblaut. Vor allem sage mir, wer dieser Mann hier ist, und sprich nur leise, was du sagen willst. Neoptolemos, laut. Das ist des Pyas hochgepriesener Sohn, o Freund. Der Schiffsherr. So frage mich nicht weiter, nein, in Eile dich zusammenraffend, segle fort aus diesem Land. Philoktetes. Was sagt er, Jüngling, was verkauft im Dunkel mich mit seinen Reden hier an dich der Handelsherr? Neoptolemos. Noch nicht versteh ich, was er meint, doch muß er selbst ans Licht es sagen, dir und mir und diesen da. Der Schiffsherr. O Sohn Achillens, klage nicht im Heer mich an, sag ich Verbotnes, manches Gute tun sie mir und tu ich ihnen wieder, wie's ein Armer kann. Neoptolemos. Ich bin des Atreus Söhnen Feind und dieser ist der liebste Freund mir, weil er Atreus Söhne hasst. So darfst du, wenn du kamest als mein Freund, vor uns kein Wort von dem verhehlen, was dein Ohr vernahm. Der Schiffsherr. Sieh, was du tust, Kind. Neoptolemos. Ich erwog es lange schon. Der Schiffsherr, die Schuld von allem bleibe dein. Neoptolemos, sei's, rede nur. Der Schiffsherr, nun gut, nach dem ziehn beide, die ich dir genannt, der Sohn des Tydeus und Odysseus Kraft hinaus. Sie schwuren, ihn zu bringen, sei's mit klugem Wort ihn überredend oder durch der Stärke Macht, und deutlich hörten aus Odysseus Munde dies die Wehrgenossen alle, denn er hatte mehr Vertrauen, die Tat zu wagen, als der andere. Neoptolemos. was ist es, daß auf diesen nach so langer zeit die zween atriden wiederum den sinn gelenkt, nachdem er längst von ihnen ausgestoßen ward? Was trieb sie, welch verlangen? War's der götter macht und strafe, die der missetat des frevlers wehrt? Der schiffsherr: Das will ich, denn vermuthlich hast du's nicht gehört, dir alles kundthun. Ein erlauchter seher war der Priamide Helenos, so hieß der Mann. Ihn fing Odysseus, dieser schmachbedeckte Schalk, der Mann des Hohnes, als er einst auf nächtlichem einsamem Pfade streifte, schlug in Fesseln ihn und stellt ihn Argos Volke dar als schönen Fang. Da deutet ihnen allerlei der Seher aus und sagte dann auch, daß sie Trojas Weste nie zerstörten, wenn sie diesen Mann durch kluges Wort nicht aus dem Eiland lockten, das er jetzt bewohnt. Und als Laertes Sprößling aus des Sehers Mund den Spruch vernommen, da verhieß er ungesäumt, den Mann zu stellen vor das Angesicht des Heers. Er hoffe sicher, ihn zu fahen mit gutem Wort, und widersteh er mit Gewalt. Mißling es ihm, wer wolle, mög ihm dann das Haupt vom Rumpfe hauen. Mein Sohn, du hörtest alles. Eile rat ich nun dir selbst und jedem, dessen Wohl dir Sorge macht. Philoktetes, weh, weh mir! Also schwur der Allverderbliche, beredend mich zu locken ins Achäerheer. So wenig folg ich, als ich tot aus Hades Haus zum Lichte wiederkehre, wie sein Vater einst. Der Schiffsherr: Da siehe du zu, doch ich eile nun zum Schiff und euch gewähre, was am besten frommt ein Gott. Ab. Philoktetes, Neoptolemos, der Chor. Philoktetes: Ist das, o Kind, nicht schrecklich, daß Laertes Sohn ins Schiff mit glatten Worten mich zu locken hofft, mich dort zur Schau zu stellen vor dem ganzen Heer? Nein, wahrlich, eher hört ich auf das feindliche Scheusal die Natter, die des Fußes mich beraubt. Doch alles sagen darf der Mann, darf alles sich erdreisten. Jetzt auch weiß ich, daß er kommen wird. So lass, o Sohn, uns eilen, daß wir weit hinweg von seinem Schiffe durch das Meer geschieden sind. Auf denn von hinnen, eilen wir bei guter Zeit, wird nach der Arbeit Schlummer uns und süße Rast. Neoptolemos: Sobald der Wind ruht, welcher vorn am Buge bläst, gehen wir zu Schiffe, jetzo wehrt er uns die Fahrt. Philoktetes: Stets ist der Wind gut, wenn du vor dem Übel fliehst. Neoptolemos: Gewiß, indes auch jene sind durch ihn gehemmt. Philoktetes: Nie hält ein widerwärt'ger Wind die Räuber auf, wenn ihnen Diebstahl, wenn Gewaltraub ihnen winkt. Neoptolemos: Nun, wenn's gefällt, so gehn wir, doch nimm drinnen erst, wozu Bedürfnis oder Wunsch zuerst dich treibt. Philoktetes: Wohl brauch ich etwas, das ich wähl aus wenigem. Neoptolemos: Was wär es, das dir unser Schiff nicht geben kann? Philoktetes: Ein Kraut besitz ich, welches stets am ehesten mir der wunde Schmerz einschläfert, daß er ganz verstummt. Neoptolemos. So hole dir's, doch was begehrst du weiter noch? Philoktetes. Ob mir von diesem Bogen aus Versehen nicht ein Stück entfallen, daß es mir kein andrer nimmt. Neoptolemos. Das ist der edle Bogen denn in deiner Hand? Philoktetes. Der ist es, ja, denn keinen andern trug ich sonst. Neoptolemos. Und ist es mir gestattet, darf ich näher ihn betrachten, fassen, küssen, gleich als wär's ein Gott? Philoktetes. Dir, Trauter, will ich gerne dies und was mir sonst gehört gewähren, wenn es dich erfreuen kann. Neoptolemos. Ich wünsch es freilich, aber so nur wünsch ich es. Darf ich, so möcht ich's, darf ich nicht, versage mir's. Philoktetes. Du redest fromm, o Jüngling, und du darfst es wohl, du, der allein die Strahlen dieser Sonne mich, der mich, das Land am Öta, der die Freunde mich, den greisen Vater schauen lässt, der hoch empor mich schon gestürzten über meine Feinde hob, getrost, du darfst ihn fassen, darfst dem Gebenden ihn geben, darfst dich rühmen, daß auf Erden du zum Lohne deiner Tugend ihn allein berührt, reicht ihm den Bogen hin. Durch Liebesdienste hab ich selbst ihn mir verdient. Neoptolemos, wohl, wohl mir, daß ich dich gesehn zum Freund gewann, denn wer für Wohltat wohl zu tun versteht wie du, weit über alle Schätze geht ein solcher Freund. So geh hinein. Philoktetes ergreift seinen Arm. Und du geleite mich, o Kind, da meine Krankheit deinen Arm als Stütze sucht. Beide gehen in die Höhle. Der Chor bleibt allein zurück. Der Chor. Erste Strophe. Ich hörte wohl von jenem, doch nie sah ich ihn, welcher genaht Zeus Bette, den frevelnden Ixion, den an das kreisende Rad gebunden hält der starke Sohn des Kronos. Doch nie hab ich gehört durch das Gerücht oder gesehn jemals, daß ein sterblicher Leid empfand wie dieser, der doch nie Raub verübte noch Gewalt, edlen Gesellt ein edler Mann, also schuldlos unterging. Mich ergreift Staunen darob, wie er es wie, allein die Flut, die ihn umbraust, vernehmend hier, wie er ein solches tränenlos tapfer besteht, so einsam. Erste Gegenstrophe. Hier wohnt er einzeln, ihm gebricht des Fußes Kraft, mangelt ein Nachbar, welchem in Tränen er den herben Schmerz an der fressenden, blutumströmten Wunde rings vernehmbar klage, der ihm stille das heiß quellende Blut, welches die Wund ausströmt am giftschwellenden Fuß, sobald der Schmerz ihn befiel, durch linde Kräuter, die er vom nährenden Schoß der Erde las. Dort und hier, ja, schleppt er sich mit dem Fuß kriechend umher, wie von der Amme fern ein Kind, wo sich der Pfad bequem für ihn ebnete, wenn das Übel wich, welches ihm nagt am Herzen. Zweite Strophe. Nimmer stärkt ihn die Frucht heiliger Erd oder was der Sterblichen sinnreiches Geschlecht sonst nährt, wenn nicht etwa mit schnelltreffender Pfeilschwinge ihm sein Flügelgeschoss errang die Nahrung. Wehe dir, Unglückssohn, der am lieblichen Wein nicht sich gelabt, schon in das zehnte Jahr, nein, immer, wo er sumpfendes Wasser sah, sehnsüchtig hinankroch. Zweite Gegenstrophe. Doch nun, weil er den Sohn rühmlicher Ahnherrn fand, wird er glücklich und groß aus dem Geschick erstehn. Auf meerwandelndem Boot führt ihn der Retter heim, nach viel Monden zum vaterländschen Wohnsitz mählicher Seejungfrauen, an Spershires Gestad, wo sich der Held prangend in ehrnem Schild zum Göttersitz aus göttlicher Glut empor hob über dem Öta.